Zur Praxis von Konsolidierung. Das oben abstrakt beschriebene erläutere ich konkret anhand von 4 Konsolidierungsaktionen aus meiner beruflichen Laufbahn. Konsolidierung des Bundeshaushalts 1981-82. In Kapitel 1 hatte ich das Umfeld der letzten Jahre der sozialliberalen Koalition und meine damalige Rolle beschrieben. Es war 1981 und 1982 gelungen, vor allem durch strukturelle Einsparungen im Sozialbereich, das mittelfristige Ausgabenwachstum des Bundeshaushalts deutlich abzubremsen. 1981 waren die Ausgaben, vor allem durch die steigende Arbeitslosigkeit, noch um 8,0% gewachsen, während die Einnahmen nur um 3,7% zunahmen. Deshalb stieg in diesem Jahr inmitten kontroverser Diskussionen um den Sparkurs das Defizit des Bundeshaushalts von 27,6 auf 37,9 Milliarden D-Mark, das größte Defizit aller Zeiten. Im folgenden Jahr 1982 sank zwar die Zuwachsrate der Ausgaben auf 5%, die Einnahmen erholten sich aber erst gegen Jahresende. Da war es zu spät. Über dem Haushaltsstreit war die Regierung von Bundeskanzler Helmut Schmidt im Oktober 1982 gestürzt worden und Helmut Kohl war Bundeskanzler geworden. Gerade zur rechten Zeit. Denn 1983 kamen die 1981 eingeleiteten Einsparungen voll zur Geltung. Die Ausgaben wuchsen nur um 0,9%. Und das Defizit begann sich allmählich zurückzubilden, bis es im Jahr 1989, als die Mauer fiel, auf ein Minimum von 20 Milliarden D-Mark sank. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg gestand Mitte der 80er Jahre in kleinem Kreis durchaus zu, dass er erheblich von den strukturellen Einsparungen der gestürzten Vorgängerregierung profitiert hatte. Der Konjunktur hatte das beherzte Sparmanöver 1981-82 übrigens nicht geschadet. 1983 begann ein stabiler und andauernder Wachstumsprozess.